Omatazat. Omatazat. Omatazat. Ja, okay. Das war aber ein Laberstab. Omatazat. Okay, besser. Omatazat. Du kannst ja so zusammenschneiden, dass alle das gleichzeitig sagen. Nö, genau. Mit das der muss Magie so sein. Ja. Schön unangenehm. Sollen wir doch mal anfangen? Nein, das war ein guter Anfang. Das war sehr weiter, gut. Weiter. Gut, weiter, weiter. Das ist der Podcast Humoralpathologie, der beliebteste skeptische Podcast aus Thüringen mit ständig wechselnder Besetzung. Genau. Ja, und ich bin Roger, dann ist auch noch Tim da. Hallo. Henrik. Ja, dem heute auf dem Weg hierher ein Vogel aus der Luft auf den Arm geschissen hat. Geschossen. Mit seiner AK. Ich wurde getroffen. Ja, genau. Und dann ist noch Henning genau, da. Genau, heute zum ersten Mal dabei. Ich. Henning, ja. Und ein Überraschungsgast. Hallo, hier ist Rebecca alias Kopeschu. Juhu. Mal wieder das Yang zum Ying oder umgekehrt. Genau. Ja, schön, ne? Sind wir heute zum ersten Mal zu fünft in diesem Podcast. Ja, und alles klappt total gut, indem ich einfach immer das Mikro so weiterreiche. Genau. Also, ja, wir sind technisch ein bisschen eingeschränkt, weil wir haben einen super Mixer von Yamaha, die uns ruhig mal einen größeren schicken können für umsonst. Wir haben nämlich nur 4 Eingänge und darum können wir nur 4 Mikros anschließen. Ja, also wenn vielleicht irgendeiner von den Hörern noch ein größeres Mix-Ding hat und es loswerden will, der kann es uns gerne schicken. Wir können anbieten eine Kaffeemaschine in return. Genau. Richtig, wir können eine Kaffeemaschine zurückschicken, die ab und zu die Küche überflutet. Ja. Genau. Das war hier die Redaktionskaffeemaschine sozusagen. Ja. Ja, 2 Kaffeemaschinen in 3 Wochen oder so haben wir gekauft. Ja. Look forward to our Kaffeemaschinen Testing Podcast. Ja, genau, also der Kaffeecast machen wir demnächst auch. Also wir können schon ziemlich viel testen. Ja. Ich kann also die Senseo nur empfehlen, die ist wirklich gut. Und es gibt auch Schoko-Kaffee-Pads dafür. Ja, aber eine Pad-Maschine kann unseren Bedarf überhaupt nicht. Nee, das ist das Problem. Denken. Und wenn der letzte Kaffee eingegossen ist, ist der erste schon wieder kalt. Richtig. Das ist sehr schade. Gut, wir haben auch, glaube ich, echte Themen heute außer Kaffee. Also einmal haben wir zum Beispiel einen Ursprungsnamen, nicht wahr? Wir haben mal wieder vielleicht einen Ursprungsnamen. Heute bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob das ein Ursprungsname ist oder ob wir einen Doppelursprungsnamen vergeben. Also wir haben mal, glaube ich, in irgendeiner Folge gesagt, dass wir keine neuen Ursprungsnamen für Leute channeln, die schon einen haben. Aber heute war ich mir nicht sicher, ob Jakob, der uns geschrieben hat, aus Mainz, uns schon mal geschrieben hat. Ich habe die wissenschaftliche Methode angewandt und meinen E-Mail-Account durchsucht und da war kein anderer Jakob drin. Deswegen ist er nunmehr bekannt als oder Also, und er hat uns ein Bild geschickt aus Mainz, wo ich habe das mal ein bisschen mit forensischer Untersuchung belegt und geguckt, wo das vielleicht aufgenommen wurde. Ich glaube, das war am Bahnhof irgendwo. Mhm. Und da hat jemand auf den Bahnsteig irgendwo geschrieben, ich glaube King Cabanossi, I fucked your mother and it was a good fuck. Ja. Kann ich bestätigen. Cabanossi-Cast. Rebecca, sag doch mal. Ja. Interessant, ja. Also man muss aber auch dazu sagen, es kann sein, selbst wenn er schon mal einen gekriegt hat, es gibt ganz selten mal Personen, die 2 Ursprungsnamen haben, weil sie in Atlantis ursprünglich 2 Personen waren, die in einen Körper reinkarniert sind dann. Dann haben die natürlich 2 Ursprungsnamen. Das alles andere wäre kompletter Firlefanz. Richtig. Und also das habe ich mir bestätigen lassen von meinen Kontakten bei der CIA. So, und jetzt wollten wir noch über unser Wochenende erzählen, nicht wahr? Unser neuer unser neues neue Feature jede Woche. Lieblings, wie heißt denn das? Kategorie im Podcast? Keine Ahnung. Rubrik. Ja, genau. Unsere Lieblingsrubrik, das Wochenende. Natürlich hat auch sofort ein Hörer darauf reagiert, als wir gesagt haben, schickt uns bitte Informationen, was ihr am Wochenende gemacht habt. Genau. Und deswegen schrieb uns Hallo, wie gewünscht mein Wochenende? Mein letztes Wochenende, das war sehr abwechslungsreich, nachdem ich freitags etwa 6 Stunden über meine Ausrufezeichen und so weiter Definition von Basisdemokratie gestritten habe, verbrachte ich den Samstag abwechselnd laufend und programmierend. 12 Runden, 1 Stunde programmieren, 12 Runden und so weiter. Ich glaube, das ist so ähnlich wie dein Samstag. Das ist ungefähr wie bei mir, nur anstatt laufen mache ich Pizza essen. Am Sonntag musste ich schlafen, weil ich dies Samstag vergessen hatte. Sonntagabend gab es einen Spieleabend, auf welchem nicht gespielt wurde. Dafür wurde gebacken, geschenkt, verkostet und auf die Schultern geklopft. das klingt wie der bessere Spieler. Hört sich gut an, ja. Dies war mein Wochenende, insgesamt sehr abwechslungsreich, aber irgendwie auch nicht wirklich aufregend. Toll, dass ihr da seid. Oh. Ja, ich finde es auch toll, dass du da bist. Ja, also ich habe mich gefreut, das zu lesen. Ja, mich auch. Und wir hatten ja auch selber Wochenenden am Wochenende. Nee. Ja, also Tim nicht. Ich habe sowas gesehen. Also unser Wochenende war ziemlich awesome, muss man doch schon mal so sagen. Genau, also wir haben alle für Aserbaidschan gestimmt. Also ich hätte für den Russen gestimmt. Ja, ist auch egal. Der Russe war voll süß. Du warst doch für Blue. Ja, und für Blue. Ich war für Blümchen. Ja, stimmt. Wow. Blümchen aus Dänemark waren gut. Richtig. Und interessanterweise, ich weiß gar nicht, wann das war, ich glaube am Montag, habe ich zufälligerweise mal in TV Total reingeguckt und rate, was Stefan Raab genau über dieses Lied gesagt hat. Der hat nämlich auch gesagt, das ist genau das gleiche wie Blümchen. Mensch. Wieso hat es keiner gemerkt? Aber dann habe ich gedacht, Henrik und ich haben das gemerkt. Wir haben immer, wir saßen unten in unserem Public Viewing vom Grand Prix und haben die ganze Zeit immer Herz an Herz über das dänische Lied gesungen. Ja, aber was mich wundert, ist, dass noch keiner gemerkt hat, dass das von den Iren, das Lipstick, dass das von Britney Spears auch ein Lied war. Welches denn? Ja, das singe ich jetzt nicht vor, das können die Leser zu Hause nachschlagen. Die Leser. Die Laser, die zuhören. Ich muss auch sagen, ich habe bei Aserbaidschan ja schon gesagt, als das kam, das geht ins Ohr, weil die diese... Oh, oh. Oh. Ja, genau, sowas ist das, was die Leute anmacht, das danach dafür abzustimmen. Ja. Jetzt bereue ich es fast, dass ich das alles nicht gesehen habe, ja, wenn ihr das so erzählt. Aber das wurde ja unser Wochenende, was dann mit ESC praktisch seinen Ausklang fand, oder zumindest der Tag, an dem wir das erlebt haben, fing ja noch besser an, denn wir waren Humoralpathologie on Tour. Wir haben leider nicht so einen coolen Jingle wie bestimmte andere Podcasts, aber wir haben uns einen schönen Film angeguckt, nämlich die Mondverschwörung. Also so on Tour war das ja nicht, wir mussten eigentlich nur 20 Meter laufen. Ja, du. Ja, ich. Ja. Das ist für dicke Männer schon on Tour genug. Richtig, oh, cool. Das war on Tour. Snap. Naja, auf jeden Fall waren wir in diesem Film und es war auch die Vorstellung mit Regisseur. Genau, also mit Hilfe, ein Mikrofon greift mich an. Das ist ja echt creepy. Du guckst nicht so dabei. Ja, aber das muss einigermaßen nah dran sein, sonst hört man dich nicht gut. Okay, okay. Ja. Du guckst wie Michel Friedmann beim Interview. Ja. Okay, also nach dem Film kam dann der Herr Fricke in den Kinosaal und hat Fragen gestellt und man konnte antworten und dann umgekehrt. Genau. Also ganz kurz noch, die Mondverschwörung, für alle, die es noch nicht wissen, was mich wundern würde, wenn es einer noch nicht weiß, das ist ein Film, so quasi dokumentarischer Film über die Esoterik-Szene in Deutschland und die Mondverschwörung deswegen, weil es eigentlich so eine Art roten Faden gibt durch den Film, dass alles Mögliche sich irgendwie mit dem Mond hat das alles irgendwie zu tun, spielt sich alles irgendwie im Bereich Mond ab. Also das sind auch ganz verschiedene Sachen. Das geht dann von irgendwie Creme, die man sich drauf tut, weil aber nur dann, wenn sie abgefüllt worden ist bei Vollmond, bis dazu, dass halt Nazis auf dem Mond sind. Also und den Weltraum kontrollieren. Genau, und aber so aufpassen, dass da niemand hingeht, der nicht darf. Zum Beispiel Amerikaner dürfen nicht in den Weltraum. Mhm. Ja, also ich glaube, wir machen keinen spoilerfreien Podcast. Wer den spoilerfreien Podcast hören will, der muss woanders hören. Weil da gibt es auch eigentlich nichts zu spoilen. Also wir haben schon gemerkt, als wir das geschaut haben, dass wir eigentlich, also es wurde ständig gesagt, sie werden so viel neue Dinge sehen und sie glauben nicht, was passiert. Und ja, wir kannten schon das meiste, weil wir mehr oder weniger das, was der Film macht, als Podcast machen. Ja, es war halt interessant, wie das Ausgangsthema eigentlich war, der Mond oder die Verschwörung um den Mond. Und dann ging das in alle Bereiche, die wir auch bisher hatten. Also das ist dann ja wirklich über Wasserkristalle, Echsenmenschen und Chemtrails. War ja alles wirklich dabei. Also es war dann. Das heißt nicht Trails, das heißt Trails. Trails, oh. Chemtrails. Ja, wenn wir schon wieder bei Englisch sind, da haben wir nochmal einen Nachtrag zum letzten Podcast. Richtig. Machen, ich. Da wurden wir nämlich darauf hingewiesen, dass Read, das Verb Read, wird in Vergangenheit und Präsensform gleichgeschrieben. Genau. Das wissen wir. Das wussten wir auch vorher. Es ging letztes Mal darum, dass der nette Herr Bert Goldman die Vergangenheitsform read it benutzt hat. Und die gibt's nicht. Genau, um damit zu zeigen, wie klug er ist. Ja, das war uns vielleicht nicht allen klar, weil Henning ist ja quasi studierter Anglistiker. Ja. Deswegen haben wir das jetzt. Anglistizist. Anglistizist. Ich weiß nicht mal, wie das heißt. Ja. Also, studierter Anglizismus, sagen wir es so. Also, danke Patrick für den Hinweis, aber... Genau, aber ich denke, danke Patrick, aber nächstes Mal höre ich dich zu. Nein, wir mögen dich trotzdem. Und ich denke, bevor wir jetzt weiterreden über den Inhalt des Films, sollen wir vielleicht kurz über unsere Kino-G-Erlebnisse erzählen, oder? Also, wir waren ja aufgeteilt im Kino. Genau, wir waren in zwei Kolonnen dort. Und die erste war eben die mit Regisseur anwesend. Und wir waren in einem wunderschönen Kino, was es irgendwie geschafft hat, nur die linke Hälfte des Bildes scharf zu stellen. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich glaube, die haben vielleicht einfach den Projektor falsch hingestellt. Es war sehr, sehr mysteriös alles. Also ich weiß nicht, wie man das sonst hinkriegt. Vielleicht haben die so eine Linse, die extra eine Hälfte unscharf macht. Ich habe es mir erst gedacht, ich habe die ganze Zeit überlegt, vielleicht soll das so sein, dass nur, weil immer auch die Leute, die interviewt wurden, die Talking Heads, standen ja meistens eher auf der linken Seite und das waren immer die scharf sind und der Rest daraus war dann so rausgeblurrt und ich dachte so, vielleicht ist das so ein künstlerisches Stilmittel von Thomas Fricke. Ich glaube, es war ein geldmanglerisches Stilmittel des Kinos. Ja, und es waren zu wenig Leute da, muss ich hier mal sagen. Alle, die hätten kommen können, nicht gekommen sind, schämt euch. Wie zu wenig Leute? Da waren doch sicherlich 10 Leute im Kino. Ja, oder 12, wenn es hochkommt. Wir waren ja auch im Tor. Ja, außerdem kannte ich eine davon, haha. Wen? Die war auch Halbjapanerin. Ach so. Nee, nicht Tor. Im Film Tor. Hat sie Tor gespielt. Tor waren dann 7 Leute oder so. Ja, also wirklich. Die Mondverschwörung ist ein größerer Film als Tor. Also kein gutes Kinowochenende in Tübingen, wie es aussieht. Das sagt, glaube ich, nicht so über den Film aus, sondern eher über das Kinopublikum in Tübingen. Die gehen immer nur in Wasser für die Elefanten. Ja, das stimmt. Schließlich. Das aber dann 3-mal. Ja. Und wie war euer Erlebnis im Kino? Ja, also Tim und ich waren, weil wir Samstag keine Zeit hatten, dann nochmal extra gestern im Kino. Ja. Und das war auch eine sehr interessante Erfahrung. Es war sehr romantisch, weil wir saßen zunächst zu zweit in dem Kino. Genau, wir sind hingekommen und dann haben sie erstmal das Licht für uns angemacht, weil sie schon gedacht hatten, vielleicht kommt gar keiner mehr. Und dann haben sie romantische Latino-Musik gespielt. Und dann gerade als ich meinen ersten Move machen wollte bei Tim, sind dann leider noch ein paar andere Leute gekommen. Ja, es kam eine alte Dame und... Vier Idioten. Was? Die sahen aus wie Idioten. Genau. Vier komische Studenten, die unsympathisch wirkten. Und auch die ganze Zeit an den falschen Stellen gelacht haben. Ja. Wie kann man denn an den falschen Stellen? Die haben am meisten gelacht in der Stelle, in der sich der gute Herr Journalist das Gesicht zu viel eingecremt hat. Die haben immer gelacht. Die haben immer gelacht, wenn der dicke Mann wieder was Lustiges gemacht hat. Der Rest war normal, aber das war echt lustig. Vielleicht war ihnen der Rest einfach zu abstrus und sie wussten nicht genau, was sie damit anfangen sollen. Also sie haben dann auch da gelacht, aber ich fand, die haben einfach zu oft gelacht. Ja. Das war nicht okay. Genau. Die waren so viel Spaß sollen wir da gar nicht haben. Nein, die waren ein zu dankbares Publikum, das mögen wir nicht. Ja, also wir sind gegen Lachen im Kino. Man muss mit zusammengekniffenen Augen schon in den Film starten. Ja, und die alte und Frau. Verschränkten Armen. Die alte Frau konnte ich nicht einschätzen, wie die drauf war. War das so eine alte Frau mit weißem Dutt? Bisschen dicklich? Nee, die war nicht dick. Die war dünnlich. Ja, die war dünnlich. Aber sie hat sich nicht daran gestört, dass wir ab und zu mal Dinge laut kommentiert haben. Also war sie sympathisch. War das so Mystery Science mäßig? Ja. Aber das Bild so haben war wir das bei gemacht. Uns. Ich bin ja in Wirklichkeit ein Roboter. Ich muss auch sagen, dass du hast ja eben gesagt Kinosaal. Ich möchte sagen, dass das ein Euphemismus war. Ja. Okay. Könnte auch sagen Kino kleines Zimmer. Ja. Aber auch da muss man sagen, dass im anderen Kino Blaue Brücke, wo Tor lief, der Saal auch nicht wirklich der große Saal war. Ich wusste gar nicht, dass sie in dem kleinen Kino da auch 3D-Filme zeigen können. Das ist so wie wenn man, weiß ich auch nicht, auf einem 10-Zoll-Monitor seinen Alienware-Computer anschließt oder so. Ja, also Herr Cinemax, kommen Sie mal nach Tübingen und bauen Sie hier ein großes Kino. Bitte irgendjemand. Was das Leben aus den anderen Kinos zieht. Naja. Dafür aber Nachos hat. Ja. Ja, das wäre schön. Ja, haben wir alle genug erzählt von unseren Kinoerlebnissen, wie wir da waren? Sollen wir über den Film ein bisschen reden? Lieber nicht. Lieber nicht, okay. Also, nee. Ja, ich will erst noch wissen, was du das ganze Wochenende überhaupt gemacht hast. Tim. Ich? Also wie gesagt, erstens habe ich kein Wochenende. Und zweitens, ich war das ganze sogenannte Wochenende, das, was ihr Wochenende nennt, habe ich damit verbracht, meine Hausarbeit zu schreiben. Und ja, ich habe mich zu Hause eingesperrt und war dann am folgenden Montag, war ich sehr, sehr unrasiert und hatte knielange Haare. Weil, auf der Brust. Ja, auf der Brust knielange Haare und jetzt. Ich bin sehr verwirrt in diese Welt wiedergekommen und ich habe mich noch nicht recht wieder angepasst. Ja, aber danke, das ist alles so anders jetzt. Also ein richtig schönes Arbeitswochenende, wie es sich gehört, ohne Duschen. Ja. Ja. Ich habe nur das Spiel geschaut, SG Wattenscheid 09 gegen Tasmania Berlin. Ja, aber wir wissen ja dank dem Film auch, dass Sonntag ja der Karrieretag ist. Ja, stimmt. Das haben sie ja gesagt. Ja. Ja. Was hast du am Karrieretag gemacht? Warum warst du nicht dabei? Am Karrieretag? Da habe ich nicht so viel gemacht. Doch, ich war wandern. Ich hatte nämlich Besuch von meiner Familie, von meinem Vater und meinem Bruder. Ja. Und da habe ich auch noch ein kleines Erlebnis zu berichten. Und zwar war mir am Samstag schlecht vom Autofahren, als wir nach Hause gekommen sind. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Mein Bruder fährt so und so ruhig Auto. Ja, also er hat ein bisschen gedriftet. Und dann meinte mein Vater, ich habe da was für dich. Man ist da schon mit einem kleinen Fläschchen, was er von der Hand umschlossen hielt, gekommen, hat gesagt, das sind bestimmt Globuli, du willst mir wieder so Homöopathie geben. Ich glaube nicht daran. Und dann hat er gesagt, ja, ich weiß, dass du nicht daran glaubst, aber nimm das bitte trotzdem. Dann habe ich es genommen den ganzen Abend über. Dann war er glücklich, aber ich habe die ganze Zeit immer wieder gesagt, das ist Quatsch, aber ich esse gern Zucker. Ja. Ja. Ja. Das ist der richtige Angang. Man kann ja, wir können ja unsere Ansichten hier frei ausdrücken, aber sobald dann Familie ins Spiel kommt, muss man dann doch seine Überzeugungen ablassen. Und wenn es einem nicht schadet, was soll's. Genau, dann reicht man doch die Hand. Dann führe ich wieder mein Dreigespräch mit Mutter und Saint-Germain. Ja, der kam auch im Film vor. Saint-Germain. Es wurde alles genannt. Es kam alle wichtigen. Ja, Saint-Germain, Action-Menschen, Borkum. Alles, was so die skeptische Community in Deutschland bewegt. Aber ich frage mich, ob das auch für andere interessant war, weil wir wussten ja über diesen ganzen Quatsch Bescheid. Aber wenn man das jetzt, wenn man noch nie was davon gehört hat und dauernd diese Reptiloide oder sowas hört, was denkt man dann? Ist man dann verwirrt, weil so viel auf einmal kommt? Oder? Also ich hatte eher das Gefühl, wenn ich mich ein bisschen weniger mit dem ganzen Quatsch schon vorher beschäftigt hätte, wäre es vielleicht noch lustiger gewesen. Vielleicht. Weil so war es halt, es war teilweise ein bisschen Overkill. Man sich ja ohnehin schon ganz intensiv mit dem Blödsinn beschäftigt hat. Und dann war es halt nochmal über die gesamte Länge des Films einfach nur eine Aneinanderkettung von blödsinnigen Sachen. Ja, also mir war es am Ende auch ein wenig zu viel fast, weil das einfach zu viel Schwachsinn wieder auf dem Haufen war. Ja, genau, aber ich denke, wenn man ein wenig jungfräulicher reingegangen wäre, dann wäre es vielleicht nicht so gewesen. Genau. Außerdem war es dann nicht so lang. Es war 85 Minuten. Nee, also der Film war auf keinen Fall zu lang. Also würde ich jetzt nicht Und schlecht sagen. War auch auf keinen Fall. Nee, er war wirklich sehr gut, aber ich habe immer noch das Gefühl, das stellt sich so ein bisschen das Gefühl ein, dass man sich auch kaum mehr für diesen Podcast mit dieser Aneinanderkettung von dummen Sachen zu viel beschäftigen kann oder sollte, weil irgendwann mal ist es einfach. Es ist nichts Neues, Lustiges mehr. Es ist einfach nur anders doof. Und ja, also ich muss sagen, was ich ein bisschen, ja, eigentlich nicht schlecht, aber eigentlich auch wieder ein bisschen überflüssig fand, war diese ganze Story drumherum. Halt mit diesem amerikanischen Journalisten, der praktisch versucht, in Deutschland das aufzuklären, diese Mondverschwörung. Ja. Weil das war zwar gut, dass es ihn gab, eben damit die Leute, die interviewt worden sind, eben freigebiger sind mit den Informationen, weil die eben nicht das Gefühl hatten, dass man sie da jetzt aufs Glatteis führen will oder sowas. Nee, es hat er auch tatsächlich nicht gemacht. Das ist ja, das ist ja nicht seine Arbeitsweise gewesen. Es ist ja auch wirklich nur das zusammengeschnitten worden, was die Leute gesagt haben. Also es ist jetzt nicht, dass das völlig ausgedacht ist. Die Leute glauben halt wirklich an jüdische Action-Menschen aus dem Aldebaran-System und sowas. Aber ich meine, das gab ja eigentlich keine echte Story. Es waren ja eigentlich Versatzstücke aus dieser deutschen Esoterik-Szene. Ja. Und es hatte zwar ab und zu mal ein bisschen was mit dem Mond zu tun, aber es kamen eben auch diese Sachen wie dass die Chemtrails, dass da immer Plutonium kommt, durch das wir neu programmiert werden und sowas. Ja. Und auch Mikrochips. Ja, ja, Mikrochips und Plutonium. Die auch nochmal Plutonium sind, und Plutonium ist ja gleich Antimaterie, ist ja gleich Antiproton. Richtig. Aber Mikrochips sind natürlich auch viel schwieriger nachzuweisen mit dem Pendel. Richtig, als Plutonium. Ja, das stimmt. Aber wenn man Jude wird, dann hat man Plutonium. Ja, dann ist man komplett abgefüllt oder zum Judentum konvertiert. Richtig. Ja. Oder beides. Genau. Ja. Also für die Szene lohnt sich schon, den Film zu schauen. Auf jeden Fall, die Frau war sehr, sehr gut. Ja. Aber für mich war die Aussage des Films eigentlich eher, die hatte nicht so viel was mit dem Mond zu tun, sondern die ging eigentlich doch eher in die Richtung, dass die Esoterik ganz oft einfach den Einstieg in die rechte Szene bildet, oder? Genau, also das war eigentlich eher der rote Faden. Das war dann am Ende eigentlich fast schon die ganze Aussage des Films sozusagen, oder zumindest. Vielleicht hat man nachher im Schnittraum daraus die Aussage konstruiert, nachdem man ein paar 10 Stunden Film hatte, dass man halt gesagt hat, eben viele, oder halt diese rechte Szene hat halt viele esoterische Anteile und Leute, die eben in diese Esoterik reingehen und dann da schon mal lernen, Unsinn zu glauben, für den fällt es dann auch leichter später, Unsinn in andere Richtungen zu glauben. Ja. Ja, ich sehe, also, Henrik ist nicht der Meinung. Ja, ich weiß es auch nicht genau. Also ich fand, die Aussage war eher so, also erstmal fand ich es ganz interessant, diesen Aufbau zu sehen, was ich auch ziemlich analog zu dem fand, was wir mit dem Podcast hier irgendwie immer erfahren, wenn man so ein neues Thema hat, man sich hinsetzt und anfängt zu klicken und irgendwann ist man ganz woanders, wo man gar nicht dachte, was man hinkommt. Weil selbst wenn wir irgendwas angeguckt haben, endet man am Ende manchmal bei Chemtrails und irgendwie hohle Erde, rechte, braune Esoterik-Sachen. Also das nehmen wir meistens ja nicht irgendwie in unserem Podcast mit auf, aber es ufert eigentlich genauso aus, immer wenn man einfach anfängt, sich damit zu beschäftigen. Und ich fand es ganz gut zu sehen, also dass halt am Anfang so recht noch ziemlich harmlose Sachen gemacht werden, wie halt dieses Mondwasser oder Mondgymnastik und die Leute und Dr. Emoto. Ja. Und dann irgendwann ist halt dieser Punkt überschritten, wo es dann in diese kompletten Wahrnehmungsstörungen gibt und geht und Verfolgungswahn, dass man einfach sieht, wie gefährlich das unter anderem kann, dass die Leute komplett in anderen Realitäten leben und die sind ja noch nicht mal wirklich, also was auch der, das meinte ja auch der Herr Fricke im Nachtalk, im Q&A, in der Q&A-Session, dass er nicht mal die meisten Leute als rechts einstufen würde, sondern dass sie einfach halt Sachen glauben, die von solchen Leuten zum Teil instrumentalisiert werden und die vielleicht auch gar nicht, die das einfach auch nicht mehr wahrnehmen können, sie überhaupt da glauben, also und was sie da erzählen zum Teil. Also das fand ich schon, ich fand es eigentlich interessant. Man hat auf jeden Fall ziemlich viele Ansätze gegeben, über die man sich Gedanken machen kann, finde ich. Ja. Ja, und deswegen fand ich diese ganze Rahmengeschichte eigentlich auch gar nicht so schlecht am Ende, weil man ja immer wieder gesehen hat, wie er dann zwischen den ganzen Interviews in seinem Hotelzimmer, in seinem schlecht ausgeleuchteten Hotelzimmer, das war so David Lynch-mäßig, wie er dann wieder irgendwie drüber nachdenkt, was er gerade gehört hat und eigentlich immer mehr auch sozusagen davon gefangen wird als Figur. Ja, und das war ja natürlich ein übertrieben am Ende. Oh, Spoiler, jetzt richtig, dass er sozusagen dieser Rahmen war, dass er am Ende am Südpol angekommen ist bei den Pinguinen und man dachte, okay, wie ist das passiert? Also, dass man sozusagen, wenn man das ernst nimmt, dass man sozusagen am Ende vielleicht am Südpol rumrennt und den Eingang in die hohle Erde sucht und dann vielleicht vom schwebenden Mammut aufgespießt wird. Richtig. Das kam leider nicht mehr vor. Das war eine große Empfehlung des Films. Das ist ganz, ganz schlecht. Zwei Sterne. Auf der Blu-ray, ne? Mit neuen Szenen, da ist es dann drin. Also ich hätte gerne einen CG-Hohle-Erde-Eingang gesehen. Ja. Das hätte ich richtig gut gefunden, glaube ich. Nicht nur ich, wahrscheinlich. Ja. Ja, ja. Mit Action-Menschen. CG in Anführungszeichen. Ja, CG natürlich in Anführungszeichen. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir am Ende mehr Dokumentation gewünscht hätte, also mehr irgendwie Fakten oder Zahlen oder so, was präsentiert bekommen hätte. Wie sieht es bei euch aus? Ja, also ich fand auch gerade das, was er im Q&A wieder meinte, dass es zum Teil irgendwie über 20% der publizierten Bücher in Deutschland aus dem im Esoterikbereich anzusiedeln sind. Solche Fakten, finde ich, werden vielleicht im Abspann, auch wenn das natürlich abgenutzt ist, immer so irgendwie noch so wachrüttelnde Fakten dann zu geben oder Herr so und so ist älter geworden und ist jetzt ein Anwalt oder so. Das ist natürlich sehr abgegriffen, aber es wäre schon vielleicht interessant gewesen, um das alles nochmal ein bisschen zu kontextualisieren, dass es nicht eine Randerscheinung ist unbedingt hier in Deutschland, sondern das wirklich, also ja, man kann ja auch hier zum Osiander, zu der großen Buchhandlung in Tübingen gehen und sich angucken, wie groß eigentlich die Ecke ist von Esoterik. Und da stehen auch echte Menschen vor, die da durch die Bücher blättern. Ja, es war halt auch sehr schwer einzuordnen, weil es wurden ja sehr viele Leute interviewt und man hat nachher auch gesehen, im Abspann, dass noch mal doppelt so viele Interviews geführt worden sind, die gar nicht mehr dann, genau, die nicht mehr vorkamen. Und man hat es dann natürlich schwer, weil es stand auch nie der Name bei von den Leuten beim Interview. Das war ein bisschen schade. Es wurde immer gesagt, aber es stand nie dabei und es stand dann nicht, welche Funktion die sozusagen haben. Genau, sowas hätte ich mir auch gewünscht. Und dann war es halt schwer, jetzt zum Beispiel rauszufinden, ist das jetzt sozusagen einer der größten Publisher in der rechten Esoterik-Szene oder ist das einfach nur ein besorgter Bürger, der Angst vor Chemtrails hat? Ja. Also die wurden sozusagen nicht besonders hervorgehoben, dass der eine jetzt eben ein ganz anderes Level von Einfluss hatte als der andere. Und das war dann schwer einzuordnen, eben wer oder in welche Kreise das sozusagen geht. Sind das nur ein paar Einzelne, die in den Himmel gucken und Angst haben vor Chemtrails oder sind das große Organisationen, die da was machen? Das fand ich ein bisschen schade. Man geht jetzt halt so aus dem Film raus, war wahrscheinlich amüsiert, weil das so viel Quatsch erzählt wurde, aber macht man sich wahrscheinlich nicht mehr viel Gedanken dann darüber. Also naja, ich weiß nicht. Also das Publikum, was da war, als wir da waren, das war ja schon mehr oder weniger das Wunschpublikum dafür. Ja. Die waren alle schon mehr oder weniger gut informiert. Und ich denke mal, die werden dann dahingegangen sein, eben auch schon mit, weil sie eben wussten, worum es grundsätzlich geht. Was mich interessieren würde, ist, wie würde jetzt jemand auf den Film reagieren, der jetzt zum Beispiel eben schon an Chemtrails glaubt, aber an den Rest nicht. Oder schon daran glaubt, dass man, wenn man bei Vollmond Hausaufgaben macht, dass wir dann besser sind, aber nicht daran glaubt, eben, dass Hitler in einem UFO weggeflogen ist. Ich meine, das sind ja schon gewisse Abstufungen irgendwo. Ja. Ich meine, ich kann auch Leute, die einen Mondkalender haben und sich nachdem die Haare schneiden lassen. Das würde ich auch gerne mal wissen, was die davon halten würden, von so einem Film. Ich kenne Leute, die sagen, dass vor 2000 Jahren ihr Gott gekreuzigt wurde. Oh, Moment, das ist was komplett anderes. Also eine Sache noch, die ich, was soll ich sagen, überrascht hat oder nicht, wie auch immer, ist, dass es dann nachher bei diesem Gespräch mit dem Regisseur wurde eben zum Teil auch angesprochen, dass eben Homöopathie sehr verbreitet ist in Deutschland oder dass es auch in Tübingen mehrere theologische Fakultäten gibt, die sozusagen da ihre Fantasien unterrichten. Und da war der Regisseur dann doch etwas zurückhaltend. Da wollte er sich nicht unbedingt drauf einlassen. Aber gut, kann ich auch verstehen, das hätte das Gespräch ein bisschen in zu viel andere Bahnen geleitet. Hat dann aber am Ende doch gesagt, vielleicht wird man mal von der Zukunft aus zurückschauen und sagen, wie konnte man an sowas dann glauben? Ja, also... Ja. Ich denke, hoffe auch, dass das mal passiert, aber wir kriegen ja in Tübingen jetzt demnächst noch eine dritte theologische Fakultät. Insofern geht es bisher eher in die andere Richtung. Also was ich mir noch wünschen würde, wäre, wenn wir einen Pressesprecher hätten, der auch mit einer umgedrehten Baseballmütze und dem Unterhemd der war sehr gut. Events gehen würde. Und Oberarm so groß wie mein Körper. Genau. Und ich weiß, ich kann mich Doktor nennen, wenn ich mir ein Stethoskop umhänge. Ja. Aber der Typ war aus Krefeld, also war der legit. Genau. Tim kennt ihn sehr gut. Ja. Ich fand eigentlich die Machart des Films eigentlich ziemlich gut, wie man, also es sich, ich denke auch gerade mit unserem Podcast kriegen wir schon manchmal zu hören, dass wir uns lustig machen über die Leute, über die wir sprechen. Aber ich denke dadurch, dass, also ich fand es für mich interessant zu sehen, mal nicht diese abstrakte Sichtweise, wie ich es eigentlich immer mitbekomme, wenn wir im Internet uns Sachen angucken, die wir dann später vorstellen wollen, dann hat man eigentlich nur Texte von Leuten und selten irgendwie Videos oder sowas. Aber wenn die jetzt hier, wenn man wirklich mal Gesichter dazu sieht und lebende, also Menschen, die man sieht, dass die meisten, die da interviewt wurden, das wirklich glauben und nicht das machen, um Geld zu machen, was wir eigentlich immer sozusagen denen unterstellen, aber was ich auch zum Teil immer noch denke, dass sie das deswegen machen. Aber dass man vor allen Dingen da die überzeugten Leute und nicht die Geschäftsleute gesehen hat, das war eigentlich mal eine interessante Erfahrung auf der einen Seite. Und ich fand es gut, dass der Film also wirklich jetzt nicht, man kann natürlich eine Doku so schneiden, dass man sich nur über die Leute lustig macht, aber er hat die eigentlich schon respektiert, finde ich, das haben die komplett alleine geschafft, sich lächerlich zu machen. Ja, die haben einfach, es war kein Michael Moore Film. Genau, es war kein Michael Moore Film. Es kam irgendwie in der Diskussion danach, hat jemand gesagt, warum habt ihr so einen dicklichen Mann genommen? Okay. Wie den Dennis den er da genommen hat. Um das zu interviewen, da denkt man doch gleich an Michael Moore, aber ich denke da gar nicht an Michael Moore. Nee, ich auch nicht. Nee, ich denke an John Goodman. Ein gegenteiliger journalistischer Ansatz. Also, er hat ja einfach, ich glaube, das war ja auch die einzige Möglichkeit, wie er überhaupt so ehrliche Gespräche in diesen Kreisen führen konnte, indem man sich nicht über die Leute lustig gemacht hat direkt, sondern indem man ihnen einfach nur zugehört hat. Aber hat sie einfach so erzählen lassen und die haben dann von sich aus. Genau, und ich meine, das Publikum muss man nicht derart bevormunden, die können sich schon selbst ihre Schlüsse daraus. Außerdem wirkt ein dicker amerikanischer Mann erstmal sympathischer als vielleicht ein. Ja. Ja. Im Gegensatz zu uns, die wir unser Publikum doch bevormunden. Wir sind sehr unsympathisch und sagen immer, ihr dürft nicht daran glauben, das ist nämlich dumm. Nee, und wir lachen grundsätzlich alle aus. Aber man muss auch sagen, anscheinend sind diese Leute aus der Esoterik-Szene sehr bereit, Interviews zu geben zu diesen Themen. Es gibt ja auch eine Dokumentation von Richard Dawkins zu dem Thema, wo er auch überall zu so Esoterik-Leuten hingeht und mit den Interviews führt, wo er auch seine DNA aktiviert kriegt mit dem Pyramidendreieck und all sowas. Und das ist den Leuten ja durchaus bewusst, dass sie da mit Richard Dawkins arbeiten und nicht mit... Ja. Irgendwem, nicht mit einem dicken Amerikaner. Und trotzdem waren die bereit, das zu machen, solange man nicht sich daneben stellt und sagt, sie sind bescheuert, ich hasse sie. Ja, so ist das ja auch normalerweise. Der eine Doktor hatte doch auch sogar gesagt, es ist gut, dass sie diesen Film machen, damit die Leute endlich aufgeklärt werden. Genau. Also. Ja, das ist ja deren Agenda quasi, einfach das für möglichst viele Leute das zugänglich zu machen, weil die ja wirklich glauben, das ist wichtig für ihr Leben und da muss man Leute warnen vor. Ja. Ja, und vor allen Dingen, wenn über einen gelacht wird, also dann, wenn man Außenseiter ist, dann zieht man daraus auch einigermaßen seine Bestätigung, weil auch gerade als Verschwörungstheoretiker, sobald das alle Leute glauben, ist das keine Verschwörungstheorie mehr oder irgendwas Mystisches, dann ist das langweilig, dann muss man sich wieder was anderes Verrücktes überlegen, um sich halt, darüber definiert man sich ja schon zum Teil. Ja, und sonst, ich fand auch, dass die kleine Fragerunde nach dem Film ganz gut, wo Preise verliehen wurden. Richtig, es gab Preise. Und wir hätten alle absahnen können, aber wir waren nicht so unfreundlich. Wir haben nur einmal was gesagt. Und mit wir meine ich Becker. Ja, die Frage war, ich weiß gar nicht mehr, was die Frage war. Ach, das war doch... Warum irgendwie diese Außerirdischen von Aldebaran die Deutschen so gerne mögen. Oder richtig. So. Und das fand ich sehr gut, weil da hat erst einer gesagt, ja, weil die so ungefähr damit die Macht, also der hat eine ganz komische, so eine Halbantwort gegeben. Und dann hat gleich Becker das Humoralpathologie-Schwert ausgepackt und mal so richtig übergedonnert. Also ich habe die Frage richtig beantwortet und auch was Tolles bekommen. Also wie Charlie Sheen sagen würde, I'm by winning. Ja. Ich habe ein Stück Mond bekommen. Ja. Ein Hektar Mond. Juhu. Und dazu auch drei so bläuliche, riesige Urkunden. Raschel mal, dann hört man das im Radio. Wow. Ja, das ist ziemlich cool, ehrlich gesagt. Bloß manchmal stehen da verrückte Sachen drauf. Zum Beispiel, the sale approved by the board of realtor. Das ist ja nicht so verrückt, aber dann steht da einfach... The omnipotent ruler of the lighted lunar surface. The head cheese. Ja, was soll man dazu sagen? Ja, mal gucken, wann du das gebrauchen kannst. Ja, ich darf es nicht weiterverkaufen für eigenen Profit. Und dann habe ich noch so eine tolle Karte von der hellen Mondseite. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass es nicht die dunkle Mondseite ist, weil das hätte man dann den Nazis zeigen können, weil da wohnt ja Hitler anscheinend. Ja, auf der Nazis dunklen Seite. Ohne Raumanzug rum. Richtig. Ja, genau. An manchen Stellen. Ganz viel Übung kann man auch ohne Atemmaske darum rennen. Da wächst auch ein bisschen Efeu. Teilweise. Ein bisschen Efeu. Schön. Ja. Ja. Sehr schön. Ich bin auch sehr stolz drauf, vielleicht. Und dann haben wir uns das auch noch stempeln lassen mit einem ganz tollen Stempel, der dann alle Chemtrails wegmacht im Umkreis von 5 Kilometer nach oben, unten, links, rechts, quer. Ah, das war ein sehr, sehr schöner Stempel. Genau. Ja, das könnt ihr ja sehen, ihr kennt das Symbol wahrscheinlich aus dem Film. Genau. Also ihr könnt das jetzt sehen im Radio. Ja, ich meine, das könnt ihr, Henning und Tim, jetzt sehen, weil ihr wart ja nicht bei uns dabei, dass wir diesen schönen Stempel bekommen haben. Ja, aber wir haben den ja im Film schon gesehen, ja, genau. wie die Herren das Blatt auf den Boden gelegt haben. Genau. Und übrigens, also wenn man den Film gesehen hat und danach vielleicht ein paar Blätter Papier übrig hat, werde ich auch dazu auffordern, die Bitte in kleine Schnipsel zu schneiden und auf Autobahnen zu verteilen. Ja, ich auch, aber man soll sich nicht erwischen richtig lassen. Ja. Ich habe auch vorhin Tim ganz viele Schnipsel in den Nacken gesteckt. Er hat es nicht gemerkt. Man kann es heimlich Leuten beim Einkaufen in den Einkaufskorb legen. Aber jetzt bin ich ja kein Jude mehr dadurch. Richtig. Es ist jetzt völlig entkontonifiziert. Stimmt, ja, das hängt ja, ich vergesse manchmal, alles, wie alles das zusammenhängt. Das deswegen habe ich auch so gute Laune plötzlich. Oh Mann, ich fände es auch gut, dass noch eine Seite dabei ist mit Gesetzen zum auf dem Mond, was man halt da machen darf und was man nicht machen darf, dass das auch, dass wir das auch gewonnen haben. Und ich habe nochmal auf der Seite geguckt, also es ist anscheinend wirklich so, dass man da Mondland bekommt. Und da steht auch dazu, wie gut das ist, Land auf dem Mond zu verschenken, weil es ist ein hervorragendes Geschenk. Und es ist also der zweite Punkt, es ist ein potential prudent investment, also es ist vielleicht eine schlaue Investition. Ja. Investition. Ja. Und es ist ein interesting and great conversation piece. Also ich glaube, wir haben eigentlich alles darüber gesagt, was man darüber jetzt sagen kann. Also so interessant und großartig war diese Unterhaltung darüber nicht. Naja, ja, besser als nix. Das stimmt. Besser als Mondwasser. Richtig. Das Edge. Edge. Edge. Ja, so, ich glaube, das war's fast alles zum Film, ne? Ja, ich glaube, wir haben genug gesagt zum Film. Also der Film kommt wahrscheinlich noch im Kino, wenn ihr diese Folge hört. Und dann müsst ihr aber schnell reingehen, weil der Film sah schon ziemlich abgenutzt aus, als wir ihn gesehen haben. Also wenn ihr dieselbe Kopie kriegt in euer Kino, dann könnte vielleicht sein, dass zwischendurch mal das Bild in der Mitte durchgerissen ist. Das ist bestimmt eine Roadshow. Oder man dieselbe Kopie. Ich konnte das Hitler-Kristall schon kaum mehr scharf erkennen. Ja. Aber also wer wissen will, was ein Hitler-Kristall ist, sollte sich den Film anschauen. Ja. Genau, aber ich kann empfehlen. Und wer wissen will, was aus seinem Personalausweis hinten drauf zu sehen ist. Oh mein Gott, ja. Genau, ein Penis, eine Vagina. Ja, also auf meinem neuen ist es nicht der Mantel des Schweigens. Der Mantel des Schweigens, so abschätzt. Ja. Also auf meinem neuen ist das nicht mehr drauf. So. Ja. Oh, jetzt hab ich's verraten. Jetzt hab ich den ganzen Film verraten. Ja, also schaut euch den Film nicht mehr an. Richtig, genau. Lohnt sich nicht. Nein, aber ein schöner Film. Ein bisschen schon. Geht mal hin. Oder gebt einfach 3,50 Euro mehr aus und geht in Tor, in 3D. Genau, der braucht's ja anscheinend auch. Boah, der braucht's wirklich, aber der hat so viel trainiert, der Chris. Also ich finde, man sollte jetzt ihn nicht dafür bestrafen, indem man seinen Film ihn sich nicht anguckt. No. Ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir war das schon ein Ticken zu viel Oberweite an ihm. Man kann ihn grün einfärben und er ist der Hulk. Also ich finde das gar nicht so schlecht. Manchmal guckt er auch so ähnlich. Ich schaue mir keine Filme mehr an, in denen Männer nicht irgendwann in der Mitte des Films ihr Gesicht vollständig eincremen, weil das ist nicht lustig sonst. Genau. Ja. Aber Thor hat er wenigstens in der echten Welt gesprochen, als würde er in einem Live-Action-Rollenspiel sein. Oh, und schön. Das war total lustig. Ja, das hört man hier am Institut nicht genug. Und war auch sehr galant und hat die Dame nicht auf den Mund geküsst, sondern sehr charmant und elegant auf die Hand. Oh. Ah. Und Natalie Portman hat genau die Rolle gespielt, die sonst immer Malcolm spielt. Ja, nicht Malcolm, wie heißt denn der nochmal? Jeff Goldblum. Genau, Jeff Goldblum. Ich sage immer Malcolm, weil ich ihn nur als Malcolm aus Jurassic Park kenne. Das ist traurig, aber es ist leider wahr. Hat sie auch so große Hände wie er? Sie hat nicht so große Hände, aber sie hat genau die gleichen Sätze. Chaos Theory. Okay. Und sie ist auch voller Plutonium, genau wie er. Es war so gut, dass sie in dem Film so Wissenschaft gemacht haben, dass sie ein Notebook aufgemacht haben und da so vier Planeten, oder sie war Wissenschaftlerin und sie hatte ihre Wissenschaft so ausgeführt, dass sie Planeten mit der Hand so in ihr Heft gemalt hat. Und dann ist Thor dazu gekommen, hat darum Striche gemacht und sagt, der Weltenbaum, das, was bei euch Magie ist und jetzt Wissenschaft, bei uns in unserer Welt gibt es das beides existierend nebeneinander. Ja. Also es ist auch ein interessanter Film. Ich kann ihn nicht so sehr empfehlen wie die Mondverschwörung. Aber man kann auch für 0 Euro einen Tag vorher oder 2 Balkan-Beats abdancen gehen. Das ist auch ganz schön. Also wenn man in die Vergangenheit reisen kann, kann man das tun. Ja. Und in Tübingen wäre. Ja, das war unser Fall Freitag. Sinnvoll. Das war sehr gut. Wir hatten viel Spaß und auch Gas. Gas. Genau. Ja. So, genug Insider-Gespräche. Ich glaube, wir machen immer so viele Witze, die so 3 Hörer verstehen. Ja, wenn nicht mal alle im Raum das verstehen. Richtig. Oh, dann sollte man das nicht weitermachen, sondern was anderes. Also alle Hörer, die schon mal bei einer Balkannacht waren. Ja, ich nur weil jetzt, ich in der Schwäbischen Alb unterwegs war, die ganze Wochenende. Ja. So. Kaum bin ich schon kein Jude mehr, fühle ich mich schon wieder diskriminiert. Richtig, das ist echt schlimm. So, ich würde sagen, wir machen das nächste Mini-Thema. Wir haben noch ein kleines, echtes Thema. Boni. Bonus-Thema. Sozusagen das Special Feature dieses Podcasts. Podcast. Ich muss es nochmal sagen, es muss in jeden Podcast rein. Heise Developer ist ein super Podcast. So, und das wäre, was ist das Thema? Das Thema ist nächsten Samstag, also jetzt genau. Diesen Samstag, der 21. Mai 2011. Ja. Das haben bestimmt auch schon ganz viele mitbekommen. Da soll ja Jesus wiederkommen und genau. Alle frommen Menschen mitnehmen. Und ja, und dann ein paar Monate später ist dann die Welt zu Ende. Ja, irgendwie 5 Monate später oder wie lange, ne? Aber im Film haben wir doch eigentlich gelernt, dass das nicht Jesus ist, sondern Hitler, der kommt und die Leute mitnimmt. Ja, und seine himmlischen Herrscher sind UFOs. Ja. Ja. Stimmt. Also ich weiß, dass Samstag in Hamburg Sammy Deluxe kommt. Oh. Vielleicht ist das irgendwie verbunden. Oh, oh, oh. Ja. Das ist das Neue, Neue. Das Neue, Neue. Ah ja, nee, mir fällt mir jetzt nichts zu ein. Weiter. Also, wo kommt das Ganze her? Diese verrückte, schöne Idee hatte ein sogenannter Harold Camping, der ist Jahrgang 21. Mhm. Und der sagt, dass die Endzeit am 21. Mai anfängt und die Apokalypse, also das Ende der Welt, dann am 21. Oktober ist. Ja. Und ja, wer ist Harold Camping? Das ist so ein Radiomoderator von Family Radio in California. Und hinter Family verbirgt sich ja, das wissen ja viele von euch bestimmt, ganz oft so sehr konservative Christen. Genau. Die dann Familie für sich als eine ihrer Werte irgendwie hochhalten wollen. Und der Harold Camping hat ja schon mal vorhergesagt, dass die Welt untergeht. Hm. Nämlich stimmte 1900. Das damals? Es stimmte nicht ganz. Er hat sich verrechnet. Ah. Und auf seinem Buch ist tatsächlich nämlich auch ein Fragezeichen Ach hinter so. Diesem Datum. Aber diesmal ist keins dahinter. Oh. Ja, also und ganz interessant fand ich, dass es etwas Besonderes in seiner Lehre gibt, bezüglich dieses ganzen Rapture-Gedingses, nämlich dass seiner Meinung nach die Leute, die nicht gerettet werden, also ja. alle bösen Menschen, so wie wir jetzt zum Beispiel, ja. Wir kommen nicht in die Hölle, good news everyone, yeah, sondern yeah. wir hören einfach auf zu existieren. Yeah. Ja, das ist ja wie bei Doctor Who, also wie in ja, echt. Das ist wirklich, also da hat er mal was Richtiges ja. gesagt. Also ich werde ja gerettet, weil ich habe ja Schnipsel im T-Shirt. Ja. Ich glaube, das sind die falschen Schnipsel. Ich glaube, da musst du Jesus-Chips hier zwischen die Ohren streuen oder sowas. Okay. Ja, also und dann werden seiner Meinung nach 200 Millionen Menschen gerettet. Das sind die, für die er so als rettenswert Seine erachtet. Facebook-Freunde. Ja, genau. Das sind circa 3% der Erdbevölkerung. Ja. Immer so als crazy fact. Ja, und jetzt wollte ich vielleicht noch ein bisschen was zur Wiederkunft überhaupt sagen. Aber ich muss kurz noch sagen, das sind eigentlich ganz gute Statistiken so im Vergleich. Also hier mit Apokalypse und 200 Millionen gerettet. Ich meine, bei Zeugen Jehovas werden nur 144.000 gerettet. Oh echt? Und das ist schon deswegen kritisch, weil es 6 Millionen Zeugen Jehovas gibt. Die sind aber nicht alle rettenswert. Anscheinend. Ja. Also ja. Wer da neu beitritt, ja. der belädt sich mit einem hohen Risiko. Mhm. Man muss halt bedenken, Gott hat damals den Himmel nicht so groß gebaut. Ja, konnte ja nicht ahnen, dass sein Sohn irgendwie sich um 2000 Jahre verspätet. Ja. Ja. Nee, und halt Jesus hat dann ja, das eigentlich hätte man noch ein paar Leute in Anbau tun können, aber da hat Jesus halt sein Band-Equipment und sein Schlagzeug stehen und sowas. Sein Trampolin. Ja. Richtig. Und ab und zu kommt Erzengel. Außerdem sind da keine Fluchtwege und, ja, ja. und Anbau ohne offene Fenster. Das wurde nicht abgenommen. Wurde nicht abgenommen. Jetzt haben sie den Erker wieder zugemacht. So. Richtig. Egal, ja. Die ganze Scheiße zugekleistert genau. und verklinkert. Ja. 3 Stepper, 2 Sandwich Toaster, alles in der Ja, so ist das. Ja, und ich habe mich auch gefragt, wie er auf dieses Datum gekommen ist. Und es ist, ja, wie gesagt, sehr mysteriös und es hat irgendwas damit zu tun, dass vor genau 7000 Jahren die Arche Noah war. Und woher er das jetzt weiß, er hat nur gemeint, er hat alle möglichen Fakten untersucht, unter anderem auch Radiokarbon Daten und so. Von der Arche. Ja, das hat er nicht gesagt, aber ich hab mir gedacht, das muss es sein. Also hat die Arche vielleicht gefunden selber? Ich liebe Radiocarbon-Messungen. Ja. Total super, ja. Ist doch jetzt wiedergefunden worden, Arche Noah, vor ein paar Monaten. Schon ganz oft mal wieder. Ja. Aber ich jetzt weiß, wieder. Ich weiß nicht genau, ob die jetzt... Ja, ich weiß auch nicht, also man weiß auch nicht genau, wann er das zum ersten Mal gesagt hat. Irgendwie habe ich das nicht herausfinden können, wann er mit diesem Datum irgendwie angekommen ist. Aber ja, anscheinend ist das sehr aktuell. Hm. Und seine Anhänger oder viele Leute, die daran glauben, die haben echt ihren Job gekündigt und ziehen jetzt durch die USA und verkünden alles Mögliche. Und ich habe vorhin ein Interview gesehen mit einer Frau, die geweint hat, weil sie das so schade findet, dass ihre Töchter niemals Kinder haben werden, weil die sind ja dann alle schon im Himmel und im Himmel kann man sich anscheinend nicht reproduzieren. Nee. Man kann ja einfach jetzt noch schnell einen Massenselbstmord machen. Ja. Wenn das eh egal ist. Man muss aber sagen, also auch wenn sich das komisch anhört mit dem Entrückungszeug, das könnte schon sein. Es könnte sein. Es könnte aber auch sein, dass man einfach mal die Bibel lesen sollte. Zum Beispiel steht im Matthäus-Evangelium drin, dass also Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr werdet nicht den Tod schmecken. Also diese Generation wird nicht vergehen, ehe das Königreich Gottes wieder auf Erden kommt und dass ich zurückkomme. Das steht auch im Markus-Evangelium und im Lukas-Evangelium steht es auch drin. Und im 1. Korinther steht auch sogar eine Warnung drin, hey, passt auf, es ist nicht mehr so lang bis dahin und also gebt eure Sachen auf, eure materiellen und ihr braucht keine Familie mehr, ihr müsst nur noch Jesus und so weiter. Und im 2. Petrusbrief steht dann aber auch gleich die Ausrede, falls es doch nicht passiert. Ein Tag vor dem Herrn ist wie 1000 Jahre vor dem Herrn. Ja. Also, ja. Na, ich muss auch sagen, was du ja damit bewiesen hast mit deiner Bibelexegese, dass einer von den Jüngern immer noch lebt. Ja. Ich kenne einige, die Markus heißen, aber ich weiß jetzt nicht mehr. Ich kenne viele Markus und Lukas und Matthäus. Ich kenne tatsächlich einen Matthäus. Lothar. Ich auch. Ja. Ich auch. Lothar. Ja. Nein, mit Vornamen. Nee, nicht der. Matthäus Passion. Loki Matthäus. Der Eisriese. Alles vorbei. Ja. Also interessant, wer sich dafür interessiert, kann sich ja unter anderem bibeltext.com oder bibel-online.net angucken und die ganzen Sachen einfach nachlesen, weil man kann quasi die Bibel ja immer mit der Bibel widerlegen. Also dazu mache ich meinen Nachttisch auf und hole sie da raus. Oder das, Ich gehe immer genau rein. Sie liegt neben dem Revolver. Ich habe einfach mal eine ganzen Audible Tickets eingelöst, um mir davon die Audiobibel zu holen. Von wem gelesen? Awesome. Von Rutger Hauer. Nein. Schade. Gibt's keine deutsche von, wie heißt der denn? Ja, ich weiß das genau, ist schon auf Deutsch. Rutger Hauer kann auch Deutsch. Oder nee, von Mark de Kaskas. Der kann wirklich Deutsch. Stimmt. Und Sandra Bullock. Wie heißt der denn? Dings hier. Egal. Der hat das aber wirklich gemacht. Das gibt's wirklich bei Audible. Aber egal. Das kannst du rausschneiden. Das kann ich weiß, Ben Becker. Genau, Ben Becker. Ben Becker liest die Bibel. Stimmt. Schön. Also ich will dann doch lieber Jan Vetter liest die Bibel haben oder so. Das ist Dirk Bach. Dirk Bach liest gut Bücher. Ja, Dirk Bach liest immer die Scheibenweltromane. Und er liest Walter Mörs Romane. Ja. Und die Bibel wird da ganz gut reinpassen. Mhm. Ja. Das war mal eine bibelkritische Folge heute. Ja. Aber wir machen noch unsere echte Bibel oder sowas Folge irgendwann. Wir haben ja auch bald irgendwann Jubiläum, oder? Ein Jahr. Ja. Ich glaube so in einem Monat oder wie so. Wie ich uns kenne, verpassen wir das so oder so. Ja. Aber das ist ja egal. Da müssen wir dann einen riesen Podcast machen. Da müssen wir alle einladen. Ganz alle. Viele Überraschungsgäste. Ja. Die dann einfach so reinkommen. Dann machen wir einfach so ein Open Mic. Einen Platz, wo halt so immer jemand sich hinsetzen kann für 5 Minuten und einfach auch mal ein bisschen mitsprechen kann. Genau. Wir können das doch mal irgendwo so live aufnehmen. Vor Publikum. Im Zirkus oder sowas. Ja. In so einer Manege. Ist ja nicht so Open Mic, wo man einen nicht rauswerfen kann. Ich finde, so ein Zirkus reicht nicht. Also wir müssen das schon so machen wie die 3 Fragezeichen in so einem großen Stadion. Ja. Mindestens 130.000 Leute, der größte Live-Podcast der Welt und gleich Guinness Buching. Ja. Zack. Porsche Arena Stuttgart oder wie die heißt, weiß ich nicht. Hans-Martin Schleierhalle. Ja. Genau. Ja, Ende. Ende, würde ich auch sagen, ja. Ja? Okay. Ja. Ist das egal. Ja, kein Abspann diesmal, einfach so. Wollen wir nicht noch sagen, dass, also auf jeden Fall noch ein Tipp von mir, weiterer Filmtipp, wenn wir eh schon über Filme sprechen, seht euch nicht Sieben Zwerge an und auch nicht Hobo with the Shotgun. Ich habe, das sind die beiden Filme, die einzigen Filme, die ich hasse. Oh. Naja, also ich fand Hobo with the Shotgun nicht so schlecht, aber was? Schon schlecht. Was? Der war so schlecht. Der war nicht mal. Aber das Lied am Ende war schön und die Montage war schön. Der war schon schlecht, aber ich habe schon weitaus schlecht darauf hingewiesen. Ich nicht. Also ich habe keine Filme, die mich beleidigt haben. Weil es gibt nur 8 waren. Menschen, die Hendrik hasst. Die 7 Zwerge und den Hobo zu schauen. Ja. Ja. Aber Rutger Hauer war dabei. Ja, aber dann doch lieber Bibel von Rutger Hauer. Oder lieber Blade Runner mit Rutger Hauer. Genau. Oder Blind Fury. Genau. Satoichi mit Rutger Hauer. Oder Knocking on Heaven's Door mit Rutger Hauer. Was? Ja, da kommt er am Ende vor, ist der Oberchef. Oh mein Gott, wirklich. Oh mein Gott. Oh dein Gott. Ja. Ich sag mal L'Auberge Espagnole mit Rutger Hauer, damit es die Tübinger Zuhörer auch verstehen können. Richtig. Noch ein Film, der scheiße ist. L'Auberge Espagnole. Richtig. Ja, aber nicht so scheiße wie der zweite L'Auberge Espagnole. Was war das? L'Auberge Espagnole. Du. Du. Du. Du. Du. Doch. Ja. Ja, ich glaube, für heute verabschieden wir uns von diesem leicht rassistischen Podcast. Du meinst voller Plutonium. Voller Plutonium. Und wir sind alle Juden. Sagen, schreibt uns Emaille an email@humoralpathologie.de und wenn ihr Ursprungsnamen wollt, immer her mit den E-Mails. Her mit erwähnt Wochenende uns gerne auf YouTube, also ich fand das nochmal, um das nochmal zu sagen, das war wirklich lustig. Ich fand das auch gut. Auch wenn es falsch war, aber es war lustig. Ja, es war nicht so es falsch. Es ist besser, weil es ja, nicht falsch so, ist. Nicht so falsch, es könnte das, falsch das, sein. Das macht es besser, auch nicht schlechter. Virales Marketing, meine Herren. Richtig, man muss halt auch skeptisch bleiben, selbst wenn man sich Werbevideos anguckt. Also nicht alles glauben, was da gesagt wird. Ja, das macht Lust auf Recherche, wenn man sowas richtig sieht. Ich möchte noch eine Frage in den Raum werfen, worüber dann alle nachdenken können. Weil Pluto jetzt kein Planet mehr ist, ist Sailor Pluto jetzt auch keine Sailor-Kriegerin mehr? Fragezeichen? Selbst natürlich. Nein. Ich glaube, da musst du zu Hause drüber nachdenken. Da müssen die Hörer drüber nachdenken. Also bitte, wir machen eine offizielle Abstimmung. Jeder hat eine Stimme und kann eine E-Mail schreiben, was mit Sailor Pluto passiert. Ja. Ist. Ja. Ist. In der Vergangenheit. Ja. Abgefüllt mit Plutonium und Mikrochips. Und Mikrochips, die auch wiederum abgefüllt sind mit Plutonium. Außerdem haben die alle keine Nippel, ja. Aber. Ja, und dann drehen sie den Schalter um und dann wird sie dann umgepolt. Alle geswitcht, kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Unglaublich. Und es ist genauso unglaublich wie diese Geschichte ist auch das Ende des Podcasts. Genau. Das plötzliche Ende. Genau. Sag nicht nur das plötzliche Ende. Wir sehen uns in der nächsten Ende. Dimension. Tschüss, nein, das unerwartete Ende. Das Ende, ein. Lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Ah, was soll das denn heißen? Und. Alles hat ein Ende, außer das Möbius. Okay, aber jetzt hören wir wirklich auf. Nein.